1. David Ubelek bei sich selbst, das einst Tag Sulzam op verfallen word, weshal beschloss, in das Land der Philister zu fliehen, damit soll die such nachim im gesamten Gebiet Israels endgültig aufgeben word. 2. Infolgedessen brach David auf und begab sich zusammen mit seinen 600 Mannen zu Orches, dem Sohn Meuches, der als König von Gat regiert. 3. David und seine Männer ließen sich mit ihren Familien in Gat bei Orches nieder, wo bei David von seinen beiden Ehefrauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, der Witwe Nabals aus Carmel, begleitet word. 4. So bald Saul die Nachricht erhielt, dass David nach Gat geflohen war, stellte er seine Bemühungen ein, in weiterhin zu verfolgen. 5. David bat Orches schließlich darum, im einen Wohnsitz in einer der ländlichen Stadt zu weisen, da es für seinen Diener nicht angemessen sei, dauerhaft in der königlichen Hauptstadt zu residieren. 6. Daraufhin übergab Orches im Nockum Seilbentag die Stadt Ziklag, weshalb dieser Ort bis zum heutigen Tag zum Besitz der Könige von Juda gehort. 7. Insgesamt verbrach David einen Zeitraum von einem Jahr und vier Monaten im Territorium der Philister. 8. Waren dieser Zeit unternahm David mit seinen Mannen Raubzug gegen die Geschurete, Gerseter und Amalekite, welch die Bewohner Jeans Lands waren, das sich von Telem bis Naxger und Ägypten erstreckt. 9. Bei diesen Überfallen totiet David konsequent al Männer und Frauen und besklagnem das wie soe die Kleidung, bever wieder zu Orches zu Ruckcoat. 10. Wenn Orches sich nach dem Ziel des Jüdischen Buzugs erkundigt, behauptet David, erhebe das Sudland von Juda oder die Gebiet der Jerichmeliter und Kenniter Andrafen. 11. David ließ absichtlich niemanden am Leben, der nach Gat hat kommen konnen, von seinen tatsächlichen Taten zu berichten, und behielt dies Vorge Hensweis waren seines gesamten Aufenthalts bei den Philisten bei. 12. Orches schenkte David Vols Vertrauen, da Ubesut war, dass David sich bei seinem eigenen Volk Israel unbeliebt gemacht hat und ihm deshalb für immer dienen word.